Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Bennstedt, Köthen, Wörlitz. Die Regionalnachrichten. Guten Tag, sage ich an diesem 10. Juni zu den Neuigkeiten aus Halle und Umgebung. Ich selber, ich stamme ja nicht aus Halle, ich bin irgendwann Anfang der 2000er zugewandert und ich habe mich schon eine ganze Weile lang auch schwer getan, hier in Halle mein Zuhause zu sehen. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass die meisten Menschen, die ich hier getroffen habe, eher so eine miese Peter-Laune verbreitet haben. Halle, das sei doch echt die schlimmste Stadt, die es gibt und so weiter und so fort. Nun, das kennen Sie vermutlich auch. Das ist offenbar das Image, welches Halle tatsächlich anhaftet. Ist ja auch immer wieder Thema, dass sich Halle mit sich selbst beschäftigt. Nun, gerade im Moment hat die Zeitschrift Fluter eine Umfrage abgehalten, welches wohl die hässlichste Stadt Deutschlands sei und, Sie ahnen es nach dieser Vorrede, Halle belegt mit 32,6% der Stimmen Platz 1. Allerdings, unter den Vorschlägen, die da zur Abstimmung standen, fehlen völlig solche Unstädte wie zum Beispiel Bielefeld, Kassel oder auch Eisenach. Taucht einfach nicht auf. Können wir in Halle jetzt also eigentlich beruhigt sein? Die Umfrage ist nämlich nicht wirklich repräsentativ. Trotzdem macht sich die Redaktion des Fluter gerade auf den Weg nach Halle und will erkunden, was hier so furchtbar ist. Wenn Sie also neugierigen fremden Menschen begegnen, dann seien Sie freundlich und offen zu diesen. Oder vielleicht beschimpfen Sie die auch einfach anständig, je nachdem, welches Bild Sie von Halle in die Welt transportieren möchten. Ich habe hier auch ein paar Meldungen zusammengesammelt, die Ihnen vielleicht die Meinungsbildung erleichtert, was Halle und das Image angeht. Zum Beispiel diese hier. Halle ist die Stadt mit der jüngsten Bevölkerung in Sachsen-Anhalt. So vermitteln es die Ergebnisse des Mikrozensus, die jetzt so nach und nach veröffentlicht werden. Und das klingt doch gut, oder? Allerdings muss ich Ihnen jetzt sagen, dass das Durchschnittsalter in Halle mit 44,3 Jahren nicht unbedingt so nach der total aufbrechenden und frischen Jugend klingt. 44,3 Jahre, das klingt eher nach kurz vor oder nach der Midlife-Crisis, aber eventuell sind ja die Hallenser hier alles topmotivierte und kreative Mit-40er, die von Lebenskrise überhaupt nichts wissen. Jüngste Bevölkerung in Sachsen-Anhalt mit 44,3 Jahren. Logisch, da drängt sich jetzt die Frage auf, wie sieht's denn aus, wenn man Halle verlässt? Kann ich Ihnen auch verraten, Mikrozensus gibt Preis, das Durchschnittsalter der Bevölkerung Sachsen-Anhalts liegt bei 46,2 Jahren. Das ist sozusagen die älteste Bevölkerung aller Bundesländer und es geht sogar noch schlimmer, denn die älteste Stadt ist Dessau mit 48 und ein paar Jahren. Sie müssen jetzt natürlich keine Angst haben, dass hohes Alter irgendwie was Schlimmes ist, denn auch ein anderer Effekt macht sich hier breit. Shrinking Cities und Einwohnerrückgang, auch das hat Spuren hinterlassen. So kommt auf jeden Bewohner und jede Bewohnerin in Sachsen-Anhalt eine Fläche in der Größe eines Fußballfeldes. So viel steht jeder Person hier zur Verfügung. Das ist doch schon mal ordentlich viel und da kann ich mir vorstellen, so ein Alterssitz im Fußballfeld großen Gelände, doch, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Frage ich mich jetzt nur noch, warum eigentlich die Preise für Schrebergärten und Wohnflächen hierzulande trotzdem noch so hoch sind, beziehungsweise die Schrebergärten so klein. Mit diesen wunderbaren Informationen des Mikrozensus im Kopf, da hört sich die nächste Meldung auch irgendwie hübsch an. Die Vorschläge für den Bundesverkehrswegeplan 2015, die stehen fest und darunter befindet sich auch so ein illustres Projekt wie die Fertigstellung der A143. Das ist also dieses letzte Teilstückchen zwischen, also Autobahn zwischen Halle-Neustadt und das soll dann führen direkt zur A14 nach Magdeburg. Und für dieses ehrgeizige Vorhaben, das schon seit einigen Jahren in Planung ist und immer wieder gestoppt wird, soll eine einmalige Landschaft, nämlich das untere Saaletal mit der Franzigmark und der hallischen Porphyrkuppenlandschaft, da soll die A143 durchführen und diese Landschaft dann, zumindest zerteilen, so, als Schneise. Alte Menschen mit reichlich Lebensfläche brauchen natürlich jede Menge Autobahnen, ist klar. Deshalb steht das Projekt da auch auf dem Plan. Zum Beispiel, wenn sie mal wegfahren wollen. Oder auch, weil sie sich Dinge von ihrer mageren Rente im Internet bestellt haben, die dann angeliefert werden. Das ist ja jetzt natürlich ordentlich zynisch von mir, klar. Saale-Kreis-Landrat Frank Barnard, der sieht die Fertigstellung der A143 ganz anders. Er sieht sie enorm wichtig, um die beiden Chemiestandorte Schkopau und Leuna attraktiv zu halten. Diese Streitlinie, die kennen wir bereits. Vermeintliche Wirtschaftsförderung durch zum Beispiel Autobahnbau gegen Schutz der Umwelt. Seit 20 oder 25 Jahren sind das so Kontrahenten, die gern gegeneinander ausgespielt werden. Und vermutlich wird auch in naher Zukunft wieder Argumentenaustausch stattfinden, auch hier in den Regionalnachrichten. Eine positive Meldung habe ich hier für Sie noch. Beschlüsse der Landesregierung, die bedeuten nicht immer, dass alles auch so kommt wie vorgesehen. Vor allem, wenn es um Schließungen geht. So geschehen gerade eben mit der Textilmanufaktur der Burg Giebichenstein, also der Hochschule für Kunst und Design. Diese, die Manufaktur, sollte geschlossen werden, weil sie seit 1993 Defizite einfährt. Das hatte das Land vor 2 Jahren, 2012, beschlossen. Die Burg als Nutzerin hat sich in den vergangenen Monaten nun darum bemüht, die Manufaktur in eigene Trägerschaft zu übernehmen. Und genau das ist gelungen. Damit ist das Bestehen der 50-jährigen Einrichtung gesichert. Die Werkstatträume, die werden zwar umziehen, aber immerhin eine Weiterarbeit der Manufaktur und damit natürlich auch eine Reihe von Möglichkeiten für Studierende wird weiter existieren. Die Studierenden können dann nämlich bestimmte Techniken erlernen, können diese ausprobieren und dadurch Fähigkeiten erlangen, die sie vielleicht in ihrer künstlerischen, kreativen Laufbahn dann auch ganz gut einsetzen können. Jetzt können wir uns also freuen, vielleicht geht es mit den derzeit auf der Streichliste stehenden Unifachbereichen dann ganz ähnlich. Sorge bereitet mir bei dieser ganzen Entwicklung und bei diesen Lösungen vor allem, dass sich die regionale Regierung in Magdeburg da ziemlich clever aus der Verantwortung für Bildung und Kultur stiehlt. Da bin ich dann auch schon bei dem nächsten Thema, Kultur, Kunst. In der letzten Woche war das große Ereignis die Verleihung des Designpreises. Dieser Wettbewerb, der findet alle 3 Jahre statt und ist mit einem anständigen Preisgeld versehen. Der oder die Gewinnerin erhält nämlich 4.000 Euro. Der zweite Preis bekommt 2.000 Euro, immerhin noch. Und es gibt auch noch diverse Anerkennungen, die jeweils begleitet sind von 500 Euro. Aber jetzt gehe ich mal weg vom schnöden Mammon zum Inhalt, der Sie eventuell ein bisschen mehr interessiert. Thema des Preises, des Designpreises, war in diesem Jahr Wasser. Die entsprechende Ausstellung ist derzeit im Stadtbad zu besichtigen. Und damit Sie ein bisschen mehr Lust haben, sich die Versammlung der 20 aufregendsten, innovativsten, schönsten Ideen samt Umsetzung anzuschauen, gibt es an dieser Stelle einen kleinen Zusammenschnitt von Stimmen und Meinungen von Menschen, die bei der Eröffnung dabei waren. Halle ist für einen Augenblick, für eine Zeit lang der Nabel der Gestaltungswelt. Ist das nicht schön? Ich habe einen Regenmantel gemacht und durch die thermoplastische Verformung der Oberfläche habe ich ihn dreidimensional gestaltet und dadurch lässt sich das Wasser, was runterkommt, lenken auf der Oberfläche. Und damit habe ich halt gespielt, so im Regen stehen und Spaß haben und schauen, was am Körper passiert, wo läuft es längs. Das Wasser, es hat nicht nur poetische, sinnliche und solche Aspekte, sondern natürlich ist es eine Naturgewalt. Und manchmal vergisst man das. Ja? Und wir haben das ja wirklich erlebt, wie das Wasser hier stieg und stieg und stieg. Sie werden das auch in der Ausstellung sehen, haben sich einige Gedanken drüber gemacht. Ja? Andere Länder haben viel zu wenig Wasser. Also es gibt verschiedenartigste Themenfelder, die die Einreicher hier behandelt haben und von poetisch, lustig, ernsthaft, visionär, alles ist drin und diese Vielfalt von den 340 Einsendungen ist jetzt hier in den letzten 19, glaube ich, ganz gut zu erkennen und abzulesen. Am ersten Preis hat so überzeugt, dass die Mittel sehr klar und geradezu einfach, simpel sind, mit denen da vorgegangen wird. Aber dann geht er weiter und hat ein überregionales Konzept, hat aber diese sehr landestypischen, sehr regional kleinteiligen Begriffe dafür gefunden. Was uns daran interessiert hat, war sozusagen dieser Umgang nochmal mit Sprache als einer zusätzlichen Dimension. Er weist sehr minimalistisch auch auf Zusammenhänge hin. Aber die Sache, wenn man sie denn ernst nehmen würde, hätte massive Auswirkungen. Das ist mir aufgefallen, da ich selber sehr gerne Wasser aus dem Wasserhahn getrunken habe, dass es ja ein Unding ist, extra Wasser im Supermarkt zu kaufen, was 4000 Mal so teuer ist und auch 1000 Mal unökologischer als das, was einem frei Haus geliefert wird. Und da habe ich dann eine Gläserserie entwickelt, die mit regionalen Synonymen, sowas wie Rohrperle oder Kraneberger, spielt und das Produkt einfach erhebt und bewirbt. So einfach geht es manchmal. Bis 22. Juni haben Sie dann also noch Gelegenheit, sich das Beschriebene und auch Weiteres im Stadtbad anzuschauen. Außerdem gibt es eine ganze Menge an Veranstaltungen rundherum, also nichts wie hin ins Stadtbad und rein ins Wasser, zumindest in die Ausstellung mit dem gleichen Namen. Ich habe Ihnen jetzt den Designpreis, die Ausstellung ein bisschen schmackhaft gemacht, ich habe Ihnen aber nicht die ganze Wahrheit erzählt, denn in der vergangenen Woche gab es noch ein anderes kulturpolitisches Großereignis. Die Händel-Festspiele, die toben wieder und laden ein zu allerlei Musikereignis. Parallel zu den Händel-Festspielen gab und gibt es immer wieder Ansätze, die ganze Feierei der barocken Musik auch in das Heute zu transformieren. Vielleicht erinnern Sie sich an sowas wie das Electric Renaissance, welches diesen Brückenschlag auf musikalischer Ebene zumindest versucht hat. Mit etwas offenerem Konzept, nämlich bezogen auf Kunst allgemein, versucht etwas Ähnliches, das... Jetzt weiß ich nicht, wie ich es nenne, Mini-Festival oder vielleicht ist es auch nur eine Veranstaltungsreihe. Zumindest nennt sich das Ganze Sichtbar und findet parallel zu den Händel-Festspielen statt. Sichtbar stellt also Kunst in Halle vor und eine der zu besichtigenden Installationen ist die Skulptur Hans und Gloria im Wartsaal zum großen Glück. Diese Skulptur ist eine Bank, also eine zum Hinsetzen. Und diese Bank, die wandert quasi durch die Stadt. Momentan steht sie nämlich vor dem Dom und ab Donnerstag dann vor den Frankischen Stiftungen. Jetzt sind Sie vielleicht ein bisschen verwirrt. Bank, Wartesaal, Barock, Händel, wie das alles zusammengeht, was das miteinander zu tun hat, das erläutern Chili Seitz und Stefanie Polik selbst. Sie haben die Bank nämlich aufgestellt. Wenn man die Bank sieht, dann wird man gleich merken, ah, okay, gut, das ist so eine Skulptur, die hat eben auch so zwei Seiten. Das ist jetzt nicht so unbedingt bequem, da im Wartesaal zu sitzen. Und was wäre denn so diese Vorstellung, dass man plötzlich das Glück hat, also dass man es plötzlich erreichen kann? Oder was braucht es dazu? Der nächste Schritt war, dass wir nicht nur in dem öffentlichen Raum mit der Skulptur intervenieren, sondern parallel dazu ein Hörspiel entwickeln. Im Rückblick auf die Barockzeit, auf die Händel-Festspiele, aber auch dann visionär in die Zukunft, fiktional. Und wir würden gerne dieses Zeitgefühl irgendwie in die Gegenwart und in die Zukunft verlagern. Also das, was Barock ausmacht. Einmal Glanz und Glamour und einmal aber auch eine pure Armut und ein Prekariat und Abhängigkeit und Feudalgesellschaft und was nicht alles. Was wir suchen, sind Gegenwartsstimmen. Und wir suchen natürlich auch Vorstellungen für Zukunft, also zukünftige Vorstellungen. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn vor allem Kinder kommen und uns was dort auf der Bank erzählen, uns dort besuchen und wir die zu ihrer Stadt und zu ihren Wünschen und Vorstellungen, zu ihrem persönlichen großen Glück, dass sie irgendwie sich ersehen, zu dem was fragen können. Design, Kunst, Barockmusik, es gibt eine Menge zu erkunden und zu erleben in Halle und auch im, ich nenne es jetzt mal, Zentrum der Kreativität an der Burg, nämlich der Hochschule für Kunst und Design, da tut sich etwas. Dort wird nämlich gerade, ja, da werden gerade selbst organisierten Strukturen die Wege geebnet. Zumindest was die Versorgung mit Nahrungsmitteln und vielleicht auch mit Mittagsmenüs angeht. Christoph Demuth erzählt von der Gruppe Burg kocht. Burg kocht ist so eine kleine Gruppe. Ich würde mal sagen, wir sind vielleicht so um die 8 Leute, die sich ganz, ganz neu ins Leben gerufen hat. Leute, die positiv davon überrascht sind, dass es nämlich einen Raum geben kann, der von Studierenden genutzt wird, um da wie auch immer irgendwie im Zusammenhang mit Küche, Essen was zu realisieren. Und es geht, glaube ich, so ungefähr die Hälfte der Studenten in die Mensa und so richtig beliebt ist die nicht. Das Essen da ist nicht so richtig gut. Es gibt viele Vegetarier, die sind da selten ausreichend versorgt, Veganer irgendwie gar nicht. Es gibt auf dem Campus so eine kleine Kneipe, Konsum, da kann man Suppe kaufen, die ist häufig vegan, aber es wäre schon so, dass man da noch was brauchen könnte in der Lücke. Es gibt natürlich auch Leute, auch jetzt in der Gruppe schon unterschiedlicher kultureller Hintergründe, man könnte unglaublich viel kochen lernen auch. Eine Idee, die mir persönlich ganz am Herzen liegt, wenn ich an diese Sache denke, ist das Containern. Es gibt ganz viele Leute, Kommilitonen von uns, die Containern, und man kennt das, man hat häufig viel mehr, als man mitnehmen kann. Dafür braucht es tatsächlich nicht mehr als ein Waschbecken, wo man die Sachen kurz abwaschen kann, und einen Kühlschrank, wo man sie reintun kann. Und wer halt keine Lust hatte zu Containern oder nicht das gefunden hatte, was er sich vorgestellt hat, könnte da hinkommen. Das fände ich total super. Und ansonsten ist natürlich noch offen, in welche Richtung das alles gehen wird, was da so an Infrastruktur gebraucht werden kann. Ich denke, irgendwann kommt auf jeden Fall der Punkt, an dem wir Kühlschränke gebrauchen können, einen Herd gebrauchen können. Also wenn jemand sowas rumstehen hat, jetzt schon mal sichern. So sieht's also aus in Halle. Ganz so hässlich ist es eventuell doch nicht hier. Und nun haben Sie natürlich eine Woche Zeit, das eben Gehörte auf Herz und Nieren zu prüfen. Und hiermit nochmal ganz herzlich die Einladung. Lassen Sie es mich wissen, sollte Ihnen etwas besonders Hübsches oder Hässliches begegnen. Ich freue mich auf Ihre Hinweise und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.